hin. Das Schönste, das ich seh, bist du, mein Herz. Es war schon spät, wir kamen aus dem Tal zum ersten Mal von dem Zaun.